Erster Isaak rief Jakob zu sich und segnete ihn. Er befahl ihm, heirate keine Frau aus dem Land Kanaan. Zweiter, geh nach Mesopotamien zum Haus von Betuel. Such dir dort eine Frau aus der Familie von Laban. Dritter, Gott soll dich segnen und dir viele Kinder geben. Du sollst ein großes Volk werden. Vierter, Gott soll dir den Segen von Abraham geben. Dann gehört dieses Land dir und deinen Kindern. Fünfter, Isaak schickte Jakob weg. Jakob reiste zu Laban nach Mesopotamien. Sechster, Esau sah, dass Isaak Jakob gesegnet hatte. Er sah auch, dass Jakob in Mesopotamien eine Frau suchen sollte. Siebter, Jakob hörte auf seinen Vater und seine Mutter. Er machte sich auf den Weg. Achter, Esau merkte, dass sein Vater die Frauen aus Kanaan nicht mochte. Neunter, darum ging Esau zu Ismael. Er heiratete Mahalat, die Tochter von Ismael. Zehnter, Jakob verließ den Ort Beerseba. Er ging in Richtung Haran. Elfter, er kam an einen Ort und blieb dort über Nacht. Er legte seinen Kopf auf einen Stein und schlief ein. Zwölfter, Jakob hatte einen Traum. Er sah eine Leiter zwischen Erde und Himmel. Engel gingen darauf hoch und runter. Dreizehnter, Gott stand vor ihm und sagte, ich bin der Herr. Ich gebe dir und deinen Kindern dieses Land. Vierzehnter, deine Nachkommen werden sehr viele sein. Alle Völker auf der Erde sollen durch dich Segen bekommen. Fünfzehnter, ich bin bei dir und beschütze dich überall. Ich bringe dich wieder zurück in dieses Land. Sechzehnter, Jakob wachte auf und sagte, der Herr ist wirklich an diesem Ort. Ich wusste es nicht. Siebzehnter, er hatte Angst und sagte, dieser Ort ist heilig. Hier ist das Haus Gottes und das Tor zum Himmel. Achtzehnter, am Morgen nahm Jakob den Stein. Er stellte ihn auf und goss Öl darauf. Neunzehnter, er nannte den Ort Bethel. Früher hieß die Stadt dort Luz. Zwanzigster, Jakob machte ein Versprechen, wenn Gott mich beschützt und mir Brot und Kleidung gibt, 21. und wenn ich sicher nach Hause komme, dann soll der Herr mein Gott sein. 22. dieser Stein soll ein Haus für Gott sein. Ich werde Gott den zehnten Teil von allem geben.